Komm mit uns zum letzten Mal auf die dunkle Seite. Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Halloween-Ausgabe und insgesamt 20. Ausgabe von Hoaxilla. Wir freuen uns außerordentlich und sind schon schön angegruselt und heißen euch willkommen im Hoaxilla-Studio. Wir, das sind wie immer mein Mann Alexander. Hallo zusammen. Und ich, Alexa. Ja, und mal wieder eine Begrüßung von Alexa, insbesondere bei dieser Jubiläumsfolge, 20 Folgen Hoaxilla. Wir haben das immer gedacht, wir machen das sehr lange, aber dass wir es tatsächlich jetzt schon seit 20 Folgen machen, überrascht uns immer wieder auch selber. Und auch der Umstand, dass wir natürlich gehört werden. Und deshalb auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen zu dieser speziellen Folge, der letzten Folge aus unserem Halloween-Special. Ab nächste Woche geht es wieder, ja, sozusagen normal weiter mit unserer Sendung. Und bevor wir auf das eigentliche Thema der heutigen Sendung kommen, würde ich ganz gerne zwei Dinge ansprechen, die sich sehr anbieten. Eine Sache ist also passiert in der vergangenen Woche, nämlich der Kraken Paul ist gestorben. Das WM-Orakel, über das ja auch wir berichtet haben seinerzeit in Hoaxilla, in unserer Folge über Hellsehen. Und bevor also jetzt Verschwörungstheoretiker auf den Plan gestoßen, also Paul... Die Illuminaten waren's. ...ist knapp 3 Jahre alt geworden, was für einen Kraken so ein normales Alter ist. Und insofern wird er keine weiteren Vorhersagen mehr machen können und wird wahrscheinlich auch nicht die 1 Million von James Randi gewinnen können. Das nochmal einfach als Ereignis der Woche. Und dann eine zweite Sache, über die ich heute ganz gerne reden will. Das ist eine Sache, die haben auch die Macher des Skeptics Guide to the Universe natürlich in ihrer aktuellen Folge angesprochen und normalerweise haben Alexa und ich gesagt, dass wir nicht versuchen nicht das aufzugreifen, was in deren Sendung passiert, aber es bietet sich einfach an und ist auch in anderen Medien schon angesprochen worden, denn immer wieder zu Halloween erinnert man sich gerne dran, wenn man es weiß, dass am 30. Oktober im Jahr 1938 Orson Welles mit seiner Radiosendung The Mercury Theater über CBS seiner Zeit, das legendäre Hörspiel zu War of the Worlds, also Krieg der Welten, gesendet hat, von dem ja einige Leute dann offensichtlich, als sie sich reingeschaltet haben, dieses Hörspiel in diese Adaption, gedacht haben, dass tatsächlich gerade eine Invasion von Außerirdischen stattfindet und in Panik geraten sind. Und wir werden im Forum im Off-Topic-Bereich auch nochmal einen Link setzen, weil es gibt eine Internetseite, wo man sich die ganzen Folgen von Orson Welles Mercury's Theater runterladen kann. Und da kann man sich dann auch nochmal diese Original-Radiosendung dann runterladen als MP3-Datei, ganz legal, und kann sich das mal anhören. Und das ist auch so eine schöne Halloween-Geschichte. Und wer sich mit dem Thema beschäftigt, dem können wir auch direkt noch vorab sagen, dass es keinerlei Massenpaniken gegeben hat. Es sind auch nicht in Amerika irgendwie Menschenmassen auf die Straßen gestürmt. Es sind auch nicht Menschen gestorben bei der Erstausstrahlung. Das wird oft kolportiert. Es hat bei späteren Aussendungen da gewisse Ereignisse gegeben, aber dass also bei Massenpaniken da mehrere Menschen gestorben sind wegen dieser Radiosendung, gehört in ganz klar in den Kontext der modernen Sagen und hat so nicht stattgefunden. Nichtsdestoweniger ist es ein interessantes Hörspiel, was man sich mal anhören kann, wenn man dann der englischen Sprache mächtig ist. Also das so zwei Ereignisse, die einmal seit der letzten Woche stattgefunden haben und einmal Halloween bezogen waren und was einfach eine schöne Story ist. Eigentlich ein ganz schönes frühes Beispiel für diese Arten von Pseudodokumentationen, die wir ja inzwischen auch ganz gut kennen. Da wäre ja zum einen diese Dokumentation über die inszenierte Mondlandung sozusagen, die von Kubrick sozusagen oder mit Kubricks Kamera, wie auch immer, gefilmt worden sein soll. Und dann hat man natürlich solche Dinge wie Blair Witch Project oder Cloverfield oder so ähnliche Dinge. Genau. Und da sieht man auch, wie visionär Orson Welles war, dass er 1938 so ein Konzept sozusagen vorgeschlagen hat. Ja, aber wir kommen so ein bisschen vom Thema jetzt ab und wollen jetzt auch an dieser Stelle stoppen und wollen uns also dann nochmal kontextuell auf Halloween einschießen. Und Alexa, da passt zunächst mal auch wieder eine sehr schöne Story der Woche zu, die du rausgesucht hast. Und dann wollen wir uns auch erstmal diese Story anhören. Die Story der Woche. Die Story der Woche dreht sich diesmal um ein neu eröffnetes Berliner Restaurant, das Flimé heißt und sich zu seiner Eröffnung mit verschiedenen Anzeigen und Werbeaktionen sowohl im Internet als auch in Zeitschriften bekannt gemacht hat. Der Clou an diesem Restaurant ist, dass es die sogenannte Wari-Küche auf seiner Speisekarte hat unter anderem. Und wiederum das Besondere an dieser Küche ist, dass sozusagen menschliche Körperteile teilweise verarbeitet werden, beziehungsweise im ganzen Menschenfleisch auf der Speisekarte steht. Die Wari, das ist ein Volksstamm aus dem brasilianischen Raum, die tatsächlich sozusagen Kannibalismus in ihrer Kultur verankert haben. Und so gelangt eben inzwischen diese Küche auch nach Deutschland. Ja, wunderbar. Dann braucht man ja irgendwie auch keine Kannibalenprozesse mehr führen, wenn das jetzt alles schon das hat sich damit dann erledigt. Legitimisiert ist. Ja, was an dieser Geschichte dran ist, werden wir euch natürlich am Ende der Sendung wieder sagen und kommen dann jetzt zum Thema der Woche. Und zwar wollen wir heute einmal betrachten, wo eigentlich Halloween herkommt und warum wir Halloween feiern und nicht andere Dinge. Und da hat sich Alexa schwer vorbereitet und wird euch da mal aufklären und hat da ganz interessante Dinge rausgefunden. Und das machen wir jetzt dann mal im Thema der Woche. Thema der Woche. Thema der Woche. Ja, in unserem Thema der Woche wollen wir uns heute mit dem Thema Halloween als solches beschäftigen. Und Alexa als Volkskundlerin hat sich mal so ein bisschen auf die Suche danach gemacht, mal rauszufinden, wo kommt Halloween eigentlich her und warum feiern wir Halloween? Und wir haben da auch uns bemüht, über die normalen Wikipedia-Einträge, die das ja relativ schnell auf Samhain, wie spricht man uns aus, Alexa? Du kannst ja laut Samhain, dem alten Keltischen, zurückzuführen und zu sagen, da kommt das alles her. Und dann ist das nach Amerika gegangen, jetzt kommt es zurück nach Deutschland. Sondern, Alexa, du hast dir da ein bisschen mehr Mühe gemacht, das mal wirklich wissenschaftlich zu betrachten, wo Halloween herkommt. Und da du da auch die Expertin bist, würde ich da eigentlich das Feld dir mal überlassen, damit uns du dann mal schlau machst, was es denn mit Halloween nun wirklich auf sich hat. Ja, also wenn man einfach sagen würde, Halloween ist ein Überbleibsel eines keltischen Festes, das im Gegensatz zu einem kirchlichen Fest heute noch gefeiert wird und in Spannungsverhältnis zur Kirche steht und einfach aus dem keltischen Irland zu uns gekommen ist, dann würde man es sich zu einfach machen. Also es gibt wirklich zahlreiche Kulturwissenschaftler, Hobbyhistoriker und vor allen Dingen auch Kirchenvertreter, die immer wieder versucht haben, Halloween als solches zu sehen, nämlich als Überbleibsel eines irisch-keltischen Brauchs, den wir heute noch feiern sozusagen. Aber eine solche Kontinuität, wie wir festgestellt haben, lässt sich tatsächlich nicht aus den Quellen ersehen. Wir würden nämlich von einer Kontinuität von über 1500 Jahren sprechen, also quasi vom Beginn der Christianisierung in Irland, also vom 4. Jahrhundert bis heute. Und das wäre dann doch wirklich schon allein aufgrund der Quellenlage zu viel verlangt. Mhm. Wir wollen im Gegensatz zu diesem Erklärungsversuch einfach mal schauen, wie man sich einem solchen Thema nähern würde. Und wir würden folgendermaßen vorgehen, nämlich erstmal eine Bestandsaufnahme machen und uns fragen, wie und wo wird heute gefeiert? Und dann müssten wir diese Frage beantworten, also zunächst einmal natürlich in Großbritannien, dann in den USA und seit den 80er und 90er Jahren auch in immer mehr Ländern Europas. Interessanterweise besonders beliebt in Norditalien und Südfrankreich. Genau. Und wir betrachten hier natürlich vermerkt auch Deutschland, wo Halloween sich wirklich allergrößter Beliebtheit erfreut. Mhm. Die zweite Frage, die wir uns stellen würden, ist, wie wird gefeiert? Und wenn man da eine Umfrage auf der Straße machen würde, würde man als erstes mal hören, natürlich verkleidet man sich an Halloween, möglichst als irgendein düsterer Charakter, sprich Vampir, Untoter, ein Geist, Hexe oder alles, was sonst irgendwie ein bisschen gruselig ist. Genau, und da ist ja auch, wenn ich das einmal sagen darf, in Amerika so eine gewisse Unterscheidung, weil das ist so ein Part in Amerika, aber in Amerika ist es, glaube ich, auch nicht unüblich, sich als Superhelden zum Beispiel zu verzeichnen. Inzwischen, ja, das ist noch nicht so lange so. Genau. Oder als Berühmtheit. Genau, historische Figuren, ne? So genau. Abe Lincoln und so, das ist ja auch so eine neuere Entwicklung, dass man nicht nur noch düster ist, sondern auch sich als prominente oder historische Figuren verkleidet. Filmfigur. Genau, das ist bei uns, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, aber... Ja, kommt wahrscheinlich auch noch demnächst. Genau. Mhm. Der zweite Teil, der in Halloween eine wichtige Rolle spielt inzwischen, ist das Trick-or-Treating. Das ist ein sogenannter Heischebrauch. Das heißt also, besonders Kinder ziehen... wenn es dunkel ist, um die Häuser, um sich eben von den Nachbarn oder anderen Leuten Süßigkeiten zu erbeten und sagen dann eben ihr Sprüchlein auf. Das ist oft nur noch Trick or Treat. Der kleine Spruch geht aber weiter. Ich meine, es heißt Trick or Treat, smell our feet, give us something good to eat. Mhm. Und ein sogenannter Heischebrauch, wie ich schon sagte, der sich eben an Halloween wirklich durchgesetzt hat. Daneben gab es und gibt es vielleicht auch noch sogenannte Divinationsbräuche. Das heißt also, es wird etwas vorhergesagt. Da gab es zum Beispiel zu Beginn des 20. Jahrhunderts solche Bräuche wie, dass eine junge Frau sich mit einer Kerze vor einen Spiegel stellt und sich dann ganz stark konzentriert. Und wenn sie Glück hat, sieht sie hinter sich im Spiegel ihren zukünftigen Ehemann. Mhm. Ganz interessanter Brauch. Ein bisschen traurige Variante, aber passend zu Halloween natürlich ist, wenn sie einen Totenkopf im Spiegel sieht, dann bedeutet das, dass sie vor der Hochzeit noch sterben wird. Auch schön. Das ist dann etwas makaber. Daneben gibt es natürlich auch inzwischen hier in Deutschland Partys und Massenevents zu Halloween. Das heißt, es wird also wirklich kräftig gefeiert. Eine weitere wichtige Rolle spielt die Halloween-Dekoration. Natürlich alles, was mit Kürbissen zusammenhängt und Fledermäusen und sonstigen Gruseldingen. Genau, unsere Internetseite hat ja auch ein die Kürbisköpfe verschönertes Banner im Moment während der Halloween-Wochen erhalten. Also auch da haben wir so ein bisschen mitgespielt. Genau. Des Weiteren gibt es dann noch verschiedene andere Spiele, besonders wahrscheinlich für Kinder. Zum Beispiel Snap and Apple, also wo Äpfel an Bändern aufgehängt werden und die Kinder müssen die dann irgendwie mit dem Mund fangen. Dann gibt es natürlich auch das Halloween der Konsumindustrie, der Lebensmittelindustrie, also wo wirklich eigentlich alles, was nicht nied- und nagelfest ist, irgendwie mit Halloween in Zusammenhang gebracht wird, also von den Keksen bis hin zur Cola-Dose oder was auch immer. Genau, das ist ganz spannend, denn bis vor sagen wir mal einem Jahrzehnt oder anderthalb Jahrzehnten war es in Deutschland ja so, dass man quasi die Weihnachtsdekoration hatte, dann gab es die Osterdekoration, dann kam lange Zeit nichts und inzwischen ist es ja so, dass eben so ab Anfang Oktober geht das ja schon fast los, Halloween-Chips, Halloween, was weiß ich nicht, alles auf den Markt kommen. Das heißt jetzt im Moment, wenn man durch den Supermarkt geht, das wird ja ab nächste Woche dann schon wieder anders sein, hat man so eine Parallelität, dass also neben den Adventskalendern irgendwie die Monster-Munch-Augen-Schokoladen-Sondereditionen von irgendwelchen Lebensmittelherstellern stehen. Und das ist ganz interessant, weil das immer mehr wird. Ich finde, das ist jedes Jahr... werden es mehr Produkte, die darauf abziehen, auch so im Lebensmittelbereich, wo dann einfach der Chips-Tüte irgendwie umgemodelt wird, dann sind es Halloween-Chips zum Beispiel. Ja, genau, also es nimmt wirklich immer mehr Überhand. Und zum Schluss haben wir dann natürlich noch die Medien, die da eine ganz wichtige Rolle spielen zu Halloween. Also in Film und Fernsehen wird das Thema natürlich um diese Zeit herum auch immer wichtiger, wenn ich dann nur an die Simpsons-Specials denke, an die schönen Halloween-Folgen. Genau. Dann spielt das eben auch dort eine wichtige Rolle. In der Tat, auch mein erster Berührungspunkt mit Halloween waren Fernsehserien amerikanischer, die quasi Halloween-Folgen dann gezeigt haben bei uns, auch natürlich in der deutschen Ausstrahlung dann eben nicht zu Halloween. Das war ja früher so, die haben ja die Folgen irgendwie irgendwann irgendwo gezeigt. Und da hat man sich gefragt, was ist das für ein Fest? Also irgendwie war bekannt mir, dass Amerikaner offensichtlich verkleiden und nach Süßigkeiten fragen. Und wann das war, als diese ersten Folgen so aufschlugen, sagen wir mal so in den 80er Jahren, das war mir gar nicht bewusst, weil ich so oft überhaupt kein Draht in die Vereinigten Staaten hatte. Und habe das zwar wahrgenommen, dass es das gibt, konnte das aber überhaupt nicht einordnen. Das kam für mich wirklich durch so Fernsehserien, wo dann das Thema Halloween dann eben aufgegriffen wurde. Also wenn man nochmal kurz in die Prä-Halloween-Zeit in Deutschland zurückblicken möchte, auch da gab es schon parallele und ähnliche Bräuche, die schon Bestand hatten, lange bevor Halloween zu uns herübergeschwappt ist. Wenn ich da zum Beispiel an die Fastnacht denke, zu der sich ja traditionell verkleidet wird, und dann natürlich auch im Bereich der Heischebräuche, das Martinssingen oder Nikolauslaufen. Also Ähnlichkeiten gibt es in jedem Fall. Wenn man sich das aber mal genauer anschaut, dann kann man natürlich nicht feststellen, dass diese Bräuche sich gegenseitig irgendwie beeinflusst haben. Das heißt also, wir können nicht sagen, Halloween ist aus dem Fastnachtfeiern in Deutschland entstanden, weil allein schon die geografische Trennung so einen Schluss unmöglich macht. Die zweite Frage, die wir uns dann also stellen müssen, ist, warum feiern wir so gerne Halloween? Und wenn man sich das mal überlegt, dann muss man feststellen, dass, manche werden es jetzt nicht so gerne hören, es ist aber einfach ein Phänomen, was feststellbar ist. Unsere Gesellschaft wird zunehmend säkularisiert, das heißt also, die kirchlichen Feiertage spielen eine immer untergeordnetere Rolle. Lässt sich jetzt natürlich nicht für alle Feiertage belegen, wir feiern immerhin noch Weihnachten zum Beispiel, auch wenn viele nicht mehr wissen, warum. Aber solche profanen Feiertage wie Halloween zum Beispiel, die nehmen einfach einen immer stärkeren Raum ein in unserer Gesellschaft. Und gerade Halloween ist unter Umständen besonders geeignet dafür, so eine Lücke zu füllen, die dadurch entsteht. Denn Halloween ist spontan, modern. Man darf auch ein bisschen frech sein sozusagen. Und wendet sich sozusagen ab von traditionellen festen Hierarchien, wie wir sie zum Beispiel im Bereich der Kirche und auch der Fastnacht finden. Also wer einmal in einem Karnevals- oder Fastnachtverein geschaut hat, was da für Hierarchien festgelegt sind und wie starr das Ganze doch im Prinzip ist, der wird dann feststellen, dass Halloween da doch durchaus mehr Freiheiten bietet. Genau, und das Problem an Halloween, warum also sowohl quasi eine ökumenische Aufgeregtheit darüber herrscht, wenn man das so formulieren möchte, ist der Umstand, dass der 31. Oktober, an dem ja auch unsere Sendung online geht, für die evangelische Kirche ein wichtiger Feiertag ist, nämlich der Reformationstag, an dem Martin Luther seine Thesen an die Kirchentür genagelt hat. Also dieses quasi hochwichtigste, wenn nicht wichtigste Ereignis für die evangelische Kirche in ihrer Emanzipation von der katholischen Kirche verschwimmt so mit Halloween-Partys und eben Party und eben nicht Einkehr und Freude darüber, dass es quasi der Gründungstag der evangelischen Kirche mehr oder weniger war. Und bei der katholischen Kirche ist es eben so, dass Allerheiligen eher ein Feiertag, also der morgige Tag, der 1. November, ein stiller Tag der Einkehr ist, um an die verschiedenen Menschen zu denken, die man verloren hat, die sich jetzt im Jenseits befinden, im Paradies. Und da passen natürlich Halloween-Partys, die abends um 10 oder 11 Uhr beginnen, nicht so gut dazu, die dann bis morgens 3, 4 Uhr gehen. Die Leute haben Spaß und quasi, es ist ja auch ein Spiel, wenn man sich dann als Untoter verkleidet oder als Zombie oder wie auch immer, so ein Spiel auch mit dem Tod und eine Verhohnepieplung des Todes. Und genau das soll Allerheiligen ja nicht sein. Und das hat ja auch dazu geführt, dass in Bayern zum Beispiel es ganz strikte Auflagen gibt inzwischen, wie lange Halloween-Partys gehen dürfen. Also sie müssen relativ früh beendet sein, damit quasi dann die Leute von der Party nach Hause gehen können, sich darauf vorbereiten können, im gut katholischen Bayern Allerheiligen zu begehen. Also das ist schon eine Sache, die der Kirche überhaupt nicht schmeckt, also beiden Kirchen in Deutschland überhaupt nicht schmeckt, und da wird auch immer dementsprechend gegen gewettert. Und wie Alex ja schon sagt, das ist aber offensichtlich ein Zeichen der Zeit, dass unsere Gesellschaft an solchen ja freien, wenig organisierten Tagen, Feiertagen eigentlich mehr Spaß hat als an so einem Dogma. Ja, man muss es leider sagen, Halloween würde sich als Phänomen nicht so großer Beliebtheit auch hierzulande erfreuen, wenn es nicht besser in unsere konsum- und mediengeprägte Gesellschaft passen würde. Genau. Ganz ist einfach ein Zeichen der Zeit, das da Ausdruck findet. Genau. Ja, die nächste Frage, der man sich dann widmen muss, ist die Frage, seit wann feiern wir Halloween? Und das ist dann wirklich der Knackpunkt, da wird es dann wirklich äußerst schwierig. Man müsste im Prinzip die Frage ja noch detaillierter formulieren, seit wann feiern wir Halloween in dieser Form, in der wir es jetzt kennen. Mhm. Und in der Form, in der wir Halloween jetzt aktuell kennen, kann man vielleicht ein paar Jahre zurückgehen und das Entstehen gewisser Traditionen dann vor ein paar Jahren festlegen. Denn Halloween ist ein Brauch, wie im Prinzip auch alle anderen Bräuche, die einer ständigen Veränderung und Metamorphose unterworfen sind und zeitlich und regional wirklich starke Veränderungen erfahren. Und insofern scheue ich mich immer furchtbar davor, so eine lange Kontinuität herstellen zu wollen. Da stößt man dann nämlich sehr schnell auf die Grenzen, die Quellen und andere Befunde liefern. Ja. Und man kann im Prinzip besser von heute ausgehen und fragen, was machen wir es, warum tut es uns gerade jetzt so gut und warum brauchen wir Halloween gerade jetzt so sehr, als dass man dann auf einmal sagt, ja, schon die irischen Kelten haben Halloween gefeiert und deswegen machen wir das heute auch noch. Also das ist etwas, das man eher so nicht verankern kann. Man kann sich einzelne Dinge mal herausgreifen aus dem ganzen Halloween-Apparat und schauen, seit wann diese Dinge wirklich belegt sind. Zum Beispiel für das Trick-or-Treating ist das ganz interessant. Das ist in den USA in den 30er Jahren sozusagen zum ersten Mal in Medien zu finden. Es gibt zum Beispiel Postkarten, die Beginn des 20. Jahrhunderts entstanden sind. Da werden zwar schon Kinder gezeigt im Zusammenhang mit Halloween, sozusagen, dass Halloween vielleicht eher ein Fest für Kinder ist. Aber es ist vom Trick-or-Treating noch nicht die Rede. Das ist tatsächlich erst etwas später wirklich belegt und erfuhr dann große Beliebtheit in den 50er Jahren in den USA. Und so kann man das dann wirklich für ganz explizit herausgegriffene Bräuche in stark eingeschränktem Maß vielleicht verankern. Aber insgesamt ist dieser ganze Halloween-Apparat wirklich einer ständigen Veränderung unterworfen. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass ein großer Teil von Halloween natürlich, du hattest es gerade schon erwähnt, dieses, ja, man kann fast sagen, Spiel mit dem Tod und dem Grusel ist, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Teil des Ganzen. Mhm. Und da stößt man tatsächlich auf Parallelen, ja, erstmal natürlich noch zu heute, gebräuchlichen Halloween-Praktiken in Irland und dann natürlich auch, wenn man weiter zurückgeht, den überlieferten Bräuchen zu diesem Feiertag. Es ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, dass dieses Fest auf jeden Fall etwas mit den Seelen der Toten zu tun hat, die auf die Erde zurückkehren. Also es werden teilweise in Irland heute tatsächlich noch Gaben hingestellt, Türen offen gelassen und ähnliche Dinge, damit die zurückkehrenden Seelen sozusagen eine angenehme Umgebung vorfinden. Mhm. Aber das Ganze bedeutet natürlich immer noch nicht, dass wir bis in vorchristliche Zeit zurückgehen können und das Ganze mit dem keltischen Samhain in Verbindung bringen können. Man müsste sich ja einfach nur mal anschauen, was für Quellen man studieren müsste, wenn man das tatsächlich in solcher Kontinuität verankern wollte. Mhm. Wir wären da auf Quellen angewiesen, die sehr kritisch zu beleuchten sind. Im 20. Jahrhundert hätten wir da zum Beispiel Medien, wie die schon erwähnten Postkarten, andere bildliche Darstellungen, Zeitungen etc. Genau, in der ganz modernen Zeit dann sozusagen auch die Film- und Fernsehumsetzungen. Auf jeden Fall, natürlich, genau, als Quelle. Dann hätte man natürlich auch die Literatur als Quelle. Der irische Autor James Joyce hat zum Beispiel teilweise Halloween-Bräuche dargestellt in seinen Erzählungen. Wenn man allerdings viel weiter zurückgehen wollte, dann wird es schon problematisch mit den Quellen. Und mit viel weiter meine ich also tatsächlich die frühe Christianisierung und auch antike Quellen, die diese Behauptung zwar zu unterstützen scheinen teilweise, aber wirklich mit größter Vorsicht zu genießen sind. Ja. Denn man darf zum Beispiel nicht vergessen, wenn man jetzt antike Autoren, wie zum Beispiel Caesar, studiert, dass die ganzen Berichte sozusagen der Länder, die ja dann erobert worden sind, auch ganz stark politisch eingefärbt waren. Also diese ganzen Berichte dienten auch einem gewissen Zweck, den man nicht vernachlässigen darf. Genau. Und genauso ist es dann eben auch bei den kirchlichen Quellen, die dann unter Umständen religiöse Motive als Hintergrund hatten. Und es ist weiterhin ziemlich strittig, ob die christliche Kirche tatsächlich so rigoros gegen diese, in Anführungsstrichen, heidnischen Bräuche vorgegangen ist, wie das immer propagiert wird. Also dieses Bild von der bösen Christianisierung, die dann die bestehenden Bräuche ausgelöscht und umgedeutet hat, das lässt sich unter Umständen gar nicht in der Form halten, in der wir es heute so kennen. Mhm. Wenn man zum Beispiel sich die Schriften des Papstes Gregor des Großen, der von 540 bis 604 gelebt hat, anschaut, dann zeigt sich, dass die Kirche sogar aufgerufen war, eher tolerant mit heidnischen Bräuchen umzugehen. Und man muss ja auch sagen, dass die christliche Kirche ja auch viele heidnische Bräuche im Laufe der Jahrhunderte sich zu eigen gemacht hat und dann, das sicherlich schon, dann ja, als christlichen Brauch weiterverkauft. Ich erinnere mich, du hast mal irgendwann diese Hausarbeit über die Wetterglocken geschrieben. Genau. Also, dass also Kirchenglocken, die dann vor Stürmen warnen sollten, besonders geweiht wurden und geläutet wurden, wenn ein Unwetter droht. Und das sind eigentlich heidnische Bräuche, für die es laut der Heiligen Schrift, wenn man sie denn so nennen möchte, gar keine Belege gibt, sondern das ist so ein Ereignis, dass man dann sich einverleibt hat, weil das mit der breiten Bevölkerung auch gut zusammengepasst hat und die Leute hatten ein Event, wenn so eine Glocke aufgehängt wurde, und insofern ist das so eine Schwierigkeit, das habe ich so aus deinem Studium auch mal mitbekommen, Das war mir so auch nicht bewusst, dass die christliche Kirche sich auch immer wieder Bräuche angenommen hat im Laufe der Zeit. Selbstverständlich, also viel eher als von einer Auslöschung und Umdeutung würde ich eigentlich gerne von einer gegenseitigen Beeinflussung sprechen. Es ist logisch, dass wenn ein Gebiet christianisiert wird, dass dann natürlich da verschiedene Glaubenssysteme aufeinandertreffen. Da wird dann nach Ähnlichkeiten gesucht. Da werden dann unter Umständen vielleicht auch Spannungen wegen Unterschieden ausgetragen. Aber letzten Endes verquickt sich das Ganze doch dann wirklich sehr stark zu etwas Neuem. Genau, was dann dabei rauskommt. Genau. Also was ich eigentlich mit dieser Sendung bezwecken möchte, ist, dass man sich nicht so sehr einlullen lässt von Parallelen, die man unter Umständen feststellt. Also dass es Parallelen gibt, unter Umständen auch zwischen dem, was wir über das keltische Samhain wissen und dem heutigen Halloween, das steht außer Frage. Aber die eigentliche Frage ist wirklich, ob man daraus eine Kontinuität ableiten kann. Und unter Umständen ist das auch ein Zeichen der Zeit, wenn ein solcher profaner Feiertag, der sehr stark von Medien und von Konsum geprägt ist, wieder eine pseudo-religiöse Bedeutung erhalten soll. Also wenn man sich so allzu sehr daran klammert, dass das eigentlich ein alter heidnischer Brauch ist, den man dann quasi religiös wieder aufleben lässt. Ja, für mich zeigt das, also diese Betrachtung, und du hast ja einen Großteil der Vorbereitung letztendlich für die Sendung ja auch übernommen und hast mich dann in Kenntnis gesetzt, ist das so ein Beleg dafür, dass man natürlich immer versucht, und das ist, glaube ich, eine grundsätzliche Eigenart der Menschen, eine einfache Erklärung für etwas zu finden. Und eine einfache Erklärung, wenn man sagt, woher kommt Halloween, ist, dass man guckt, ach, da haben die mal irgendwann, die Kelten in Irland haben irgendwas gemacht. Das passt, und das hat dann 1500 Jahre mit ein paar Anpassungen überlebt, und das ist das. Und wenn man sich dann aber bewusst macht, wie sehr sich Kultur in Gesellschaft und Gesellschaft auch verändert, auch in kürzester Zeit auch. Und man muss sich nur mal überlegen, wir leben jetzt im Jahr 2010, wenn man jetzt einmal schaut, 100 Jahre zurück, das Jahr 1910, wie da die Gesellschaft ausgesehen hat, wie da die Bräuche ausgesehen hat, wie die Menschen dort gelebt haben. Das ist ein Quantensprung zu dem, wie wir heute leben. Und dann würde man ja bei Halloween postulieren, dass dieser Brauch mehr oder weniger Tausende von Jahren völlig unverändert geblieben ist. Und wenn man sich das in dieser Form bewusst macht, kann man sich selber vielleicht auch davor schützen, diese leichten Erklärungsmodelle zu suchen, das mal so nonchalant beantworten zu wollen, denn es ist einfach sehr, sehr kompliziert. Und Gesellschaft besteht aus vielen, vielen, vielen Individuen, Einzelpersonen, die alle dazu beitragen. Und das ist ein quasi chaotisches System. Und was da am Ende rauskommt, das kann niemand vorhersehen. Und das ist so ein großer, wichtiger Punkt gewesen, glaube ich, den wir für uns mitgenommen haben. Das hat uns, glaube ich, so lose im Kopf geschwebt, als wir gesagt haben, wir machen mal wirklich eine ethnologische, eine volkskundliche Folge zum Thema Halloween, dass man mal sieht, wie komplex auch dieses Forschungsgebiet, was eigentlich kein Mensch kennt, ist und womit sich dieses Gebiet beschäftigt und dass auch das interessant sein kann. Und man kann das jetzt bei vielen anderen Dingen, über die man vielleicht mal für sich selber nachdenkt, wieder nachvollziehen. Und was an der Stelle sehr bedauerlich ist, das mache ich jetzt, damit du kein Nestbeschmutzer bist, ist die Tatsache, dass es ganz extrem schwierig ist, an Quellen ranzukommen. Also die Volkskunde, vielleicht in Deutschland oder auch in Europa, es gibt kaum eine Wissenschaft, wo man so schlecht an die Publikation auch mal so über das Internet rankommt, wenn man sich da nicht wirklich in eine Bibliothek begibt oder eben außerhalb der Hochschullandschaft. Genau, oder die Bücher dann dementsprechend mal bestellt, die vielleicht als Promotionsschriften dann auch publiziert worden sind. Das ist in vielen, vielen anderen Naturwissenschaften viel, viel einfacher oder auch Geisteswissenschaften an die Quellen ranzukommen. Und das für einmal ein Aufruf von mir an all die Volkskundler und die, da ist es, glaube ich, besonders schlimm, Kunsthistoriker sind da schon ein bisschen weiter. Öffnet euch mal ein bisschen und zeigt doch auch mal der breiten Masse, wie spannend eigentlich euer Forschungsgebiet ist. Denn ganz viel von dem, was wir auch in Hoaxilla immer wieder einen Anteil machen und wo ihr uns auch als Hörer das Feedback gebt, Mensch, das ist interessant, das ist mal ein neuer Ansatz, das haben wir noch gar nicht gehört. Das ist eben genau das, was die Volkskunde macht, diese Betrachtungsart und Weise. Das habe ich durch Alexander natürlich gelernt. Und das ist eine ganz spannende Geschichte. Nur, findet in der breiten Gesellschaft überhaupt nicht statt. Und ich glaube schon, dass die breite Gesellschaft das durchaus sehr, sehr interessant findet, wenn man ihnen das ein bisschen näher bringt. Und das ist so neben dem Skeptischen das andere, was wir versuchen. Und ich glaube, das habt ihr uns zumindest so gespiegelt, dass das bei euch auch ganz gut ankommt. Eine Quelle, die wirklich ganz essentiell war für diese Sendung, möchte ich aber trotzdem zum Schluss noch einmal nennen. Das ist ein Essay eines Kulturwissenschaftlers mit Namen Markus Dewald, der seinen Doktor gemacht hat über die Fastnacht in Neuenhausen und der aber wirklich dieses kleine, feine, handliche Buch über Halloween geschrieben hat mit dem Titel Keltenkürbiskulte, kleine Kulturgeschichte von Halloween. Es erschien 2002. Und also wer sich dafür interessiert, der kann das wunderbar nochmal schön griffig nachlesen in diesem Büchlein. Also das muss ich sagen, das war eine wunderbare Entdeckung. Packen wir dann ins Forum zum betreffenden Topic Podcast-Diskussion zur heutigen Folge. Und wir hoffen mal, dass ihr wahrscheinlich jetzt nicht so ganz das bekommen habt, was ihr erwartet zum Thema Halloween, aber trotzdem was mitgenommen habt. Und da können wir ja gerne dann drüber auch wieder im Forum diskutieren, was ihr von diesem Ansatz haltet. Und jetzt, Alexa, müssen wir nochmal über das Restaurant mit dem Menschenfleisch reden, denn wollen wir nochmal auflösen, ob an der Story was dran ist. Und dann würde ich sagen, machen wir hier Cut und gehen jetzt erstmal über zur Auflösung der Story der Woche. Die Auflösung. Ja, gibt es nach der Werbekampagne Ende des Augusts dieses Jahres tatsächlich in Berlin ein Restaurant namens Flimé, das Menschenfleisch anbietet? Und da muss man ganz klar sagen, nein, natürlich nicht. Das Ganze ist ein sehr elaborierter und wunderbar gelungener Hoax. Es steckt dahinter der Deutsche Vegetarierbund. Das heißt sag ganz kurz, es hat tatsächlich Werbeanzeigen und eine Werbekampagne für dieses Restaurant gegeben. Das ist nämlich ganz entscheidend bei dieser Geschichte. Die haben tatsächlich Werbung geschaltet für ein Restaurant, was Menschenfleisch vertreibt. Ganz genau. Also nicht das Restaurant an sich ist ein Hoax, nicht aber der PR-Gag, der wirklich genial gelungen war. Also diese ganze Geschichte ist vom Spiegel aufgegriffen worden, vom Fokus aufgegriffen worden, überhaupt in den Medien ganz hochgespielt worden. Es hat sich natürlich eine Protestwelle dann erhoben gegen dieses Restaurant. Und der Vegetarierbund hat natürlich da wirklich einen großen Coup gelandet. Die Seite vom Flimé-Restaurant, die gibt's jetzt immer noch im Internet. können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Mhm. Und da sind dann auch nochmal ein, zwei Sätze zum Hintergrund gesagt, also warum und wieso diese Aktion. Flimé steht auf jeden Fall für Fleisch ist Mensch. Natürlich sehr provokant, das Ganze, und ich finde wirklich sehr gelungen. Es gab dann wohl noch solche Dinge wie eine Werbeanzeige, wo irgendwie eine tolerante Küchenhilfe gesucht wurde, oder ein gut ausgebildeter Chirurg. Ist natürlich wirklich sehr makaber, das Ganze. Und es soll wohl sogar ein Formular gegeben haben, wo Menschen als freiwilliger Spender sozusagen Teile ihres Körpers an das Restaurant spenden konnten. Also das Ganze ist natürlich wirklich höchst provokant, aber wie ich finde, sehr gelungen. Es ist ein, so, wir müssen das so formulieren, ein wahrer Hoax. Ja, also ein wahrer Hoax, genau. Genau. Ja, damit enden unsere Halloween-Wochen bei Hoaxilla. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß daran, mit uns mal so ein bisschen in die düstere Schiene abzutauchen, auch wenn wir natürlich keine Horrorgeschichten in der Form erzählt haben, sondern immer versucht haben, den Hoaxilla-Filter über die Themen drüber zu stülpen. Wir werden nächste Woche über eine neue Aktion berichten, die wir starten werden, die bis zum Ende des Jahres laufen wird. Da machen wir dann nächste Woche den dezidierten Aufruf. Da sind wir dringend auf eure Mithilfe dann angewiesen. Das ist so ein Projekt, was wir ganz lang angelegt machen wollen. Also insofern haben wir auch da wieder eine Idee, wie ihr euch einbringen könnt. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal ganz kurz sagen, für Rückmeldungen, für Fragen, die ihr an uns habt, wenn ihr mal eure Stimme in Hoaxilla hören wollt, daran erinnere ich auch nochmal, schickt uns ruhig eine MP3-Datei mit einer Frage, mit einer Rezension, wie auch immer, die wir dann einbauen. Schickt das Ganze an info@hoaxilla.de, das ist unsere Mailadresse, unter der wir zu erreichen sind. Kommt in unser Forum, diskutiert dort mit uns. Es gibt im Forum nach wie vor im Bereich News nochmal die Umfrage, wie ihr von Hoaxilla gehört habt, wenn ihr dann von Hoaxilla gehört habt. Da haben in letzter Zeit auch wieder einige Leute abgestimmt, was ich sehr, sehr schön finde. Wenn ihr die Zeit habt, kommt da rein. Ihr müsst da im Forum nicht registrieren, ihr müsst keine E-Mail-Adresse angeben, sondern könnt einfach mal draufklicken. Das ist für uns mal ein gutes Feedback, wo ihr wie von Hoaxilla erfahren habt. Das interessiert uns natürlich immer sehr. Und die letzte Bitte, wenn euch Hoaxilla gefällt und euch gefallen hat, bewertet uns bei den jeweiligen Podcast-Seiten, schreibt uns Rezensionen bei iTunes. Das haben in letzter Zeit einige Leute gemacht wieder. Dafür ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr euch da die Mühe gibt, ein paar Zeilen zu uns zu schreiben, oder gebt uns Sterne oder wie auch immer die Bewertungssysteme bei den jeweiligen Seiten erfolgen. Da sind wir sehr, sehr dankbar für. Und das sorgt dafür, dass die Hoaxilla-Familie seit Bestehen von Hoaxilla im März immer weiter wächst. Und das kann man jetzt zur 20. Folge sagen. Es werden im Prinzip jeden Tag mehr Hörer von Hoaxilla, und das freut uns und macht uns unglaublichen Spaß, dass ihr mit uns Lust habt, skeptisch zu sein, mal volkskundig zu sein, euch Themen anhört, von denen ihr vielleicht schon 100 Mal gehört habt. Und das Schönste ist, wenn dann am Ende wieder ein Feedback kommt, das sagt, ach, da war doch wieder was Neues dran. Gut, dass ich mir das angehört habe. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch eine schöne Woche. Wir verabschieden uns von Halloween und habt eine gute Zeit. Und natürlich sage ich, immer schön skeptisch bleiben. Tschüss! Hoaxilla nutzt die folgenden Quellen: Wikipedia, gbup.org, urbanlegendsabout.com, snorps.com und die Bücher von Rolf Wilhelm Brednich und Bernd Hader. Hoaxilla ist eine Record Show Production aus dem Jahr 2010.